Es gibt Worte, die das Herz des Heiligen Geistes tief berühren, und oft erkennen wir Christen nicht, wie wichtig diese Worte sind. Sie sind weder kompliziert noch anspruchsvoll, sondern einfache Ausdrücke der Anbetung und Hingabe, die die Türen zum Übernatürlichen öffnen. Der Heilige Geist liebt es, wenn wir mit Aufrichtigkeit sprechen, wenn wir uns ihm mit Demut und völliger Hingabe zuwenden, so wie es in Psalm 34, 18 geschrieben steht: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Wenn unser Herz in Anerkennung der Größe Gottes zerbricht, bewegt sich der Heilige Geist auf besondere Weise. Wie oft vergessen wir, unsere Dankbarkeit auszudrücken? Dankbarkeit ist eines der kraftvollsten Worte, die wir Gott schenken können. Anstatt uns auf unsere Kämpfe und Schwierigkeiten zu konzentrieren, sollten wir jeden Tag mit einem dankbaren Herzen beginnen. Selbst in den kleinen Dingen, wie dem Atem des Lebens, sollten wir Gottes Güte erkennen. Genau das möchte der Heilige Geist von uns hören. Ein Herz, das ihn in jedem Detail erkennt. Philipper 4,6 erinnert uns daran: Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Anbetung ist ein weiteres kraftvolles Wort, das der Heilige Geist liebt. Es geht nicht nur darum, Lobpreislieder zu singen, sondern ein Leben zu führen, das Gottes Gegenwart in jeder Handlung, in jedem Gedanken widerspiegelt. Wenn wir erkennen, dass alles, was wir sind und haben, von Gott kommt, fließt die Anbetung ganz natürlich aus uns heraus. So wirkt der Heilige Geist in unseren Herzen und führt uns in eine tiefe Gemeinschaft mit dem Vater. In Johannes 4,24 heißt es: Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es geht nicht um äußere Erscheinungen, sondern um eine Aufrichtigkeit, die nur er kennt. Ein weiteres Wort, das dem Heiligen Geist besonders wichtig ist, ist Gehorsam. Oft hören wir Gottes Ruf in unserem Herzen, aber wir zögern zu gehorchen, vielleicht aus Angst, Zweifel oder einfach aus Unverständnis. Doch Gehorsam ist der Schlüssel, um das Leben zu führen, das Gott für uns vorbereitet hat. Die Bibel lehrt uns in 1. Samuel 15,22: Gehorsam ist besser als Opfer. Wenn wir den Schritt des Gehorsams wagen, auch wenn wir nicht alles verstehen, wirkt der Heilige Geist mächtig, verwandelt unseren Weg und führt uns in das hinein, was Gott für uns bereitet hat. Die Liebe ist zweifellos das Wesen des Heiligen Geistes. Er freut sich, wenn wir unseren Nächsten lieben, wenn wir lieben, wie Christus uns geliebt hat. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, Johannes 13,35. Das war das Gebot, das Jesus uns hinterlassen hat. Und durch diese Liebe offenbart sich der Heilige Geist in uns. Wenn wir Gottes Liebe in unseren Herzen fließen lassen, bleibt kein Platz für Egoismus, Groll oder Bitterkeit. Genau in diesem Moment erfüllt uns der Heilige Geist mit seiner Gegenwart, weil wir mit seinem Willen im Einklang stehen. Hingabe ist ebenfalls ein Wort, das den Heiligen Geist bewegt. Wenn wir uns ohne Vorbehalte hingeben, wenn wir unser Leben in Gottes Hände legen, geschieht etwas Tiefes. Der Heilige Geist offenbart sich in unserer Schwäche, stärkt uns, leitet uns und erneuert unsere Kräfte. Paulus schrieb in 2. Korinther 12,9: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Genau in dieser völligen Hingabe erfahren wir die verwandelnde Kraft des Heiligen Geistes. Wir müssen lernen, Worte des Vertrauens auszusprechen. Der Heilige Geist liebt es, wenn wir auf Gott vertrauen, selbst wenn alles um uns herum zusammenzubrechen scheint. Wenn wir Worte des Vertrauens aussprechen und unseren Glauben an den göttlichen Plan bekräftigen, wirkt der Heilige Geist in unserem Leben, denn er weiß, dass unser Vertrauen auf Gott gegründet ist. Sprüche 3,5 fordert uns auf: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Schließlich ist das Wort Hoffnung etwas, das der Heilige Geist von uns hören möchte. Selbst wenn das Leben uns vor große Herausforderungen stellt, müssen wir die Flamme der Hoffnung am Brennen halten. In Römer 15,13 heißt es: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, damit ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir von Hoffnung sprechen, verbinden wir uns mit Gottes Verheißungen und erinnern uns daran, dass er treu ist, das zu erfüllen, was er versprochen hat. Der Heilige Geist Gottes liebt es nicht nur Worte der Liebe, des Gehorsams und der Hoffnung zu hören, sondern er sehnt sich auch nach einem Herzen, das ihn als Führer und Ratgeber erkennt. Wie oft treffen wir Entscheidungen, die auf menschlicher Logik basieren und vergessen dabei, dass wir denjenigen an unserer Seite haben, der das Ende von Anfang an kennt. In Jesaja 30, 21 steht: Deine Ohren werden ein Wort hinter dir hören. Dies ist der Weg, den geh. Der Heilige Geist wünscht sich, dass wir ihm vertrauen, ihn um Rat fragen und von seiner Führung abhängig sind. Wenn wir uns ihm in Demut zuwenden und sagen: Heiliger Geist, ich brauche dich. Und dann wirkt er mit Kraft. Es sind keine leeren Worte, sondern ein Ruf, der Gottes Herz berührt. Er liebt es, wenn wir uns ihm hingeben und unsere völlige Abhängigkeit von ihm anerkennen. Genau das drückte David in Psalm 143, 10 aus. Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich auf ebenem Pfad. Wenn wir so beten, wird der Heilige Geist zum Zentrum unseres Lebens und führt uns nach dem Willen des Vaters. Es gibt Momente, in denen uns die Worte fehlen, aber der Heilige Geist versteht sogar das Seufzen unserer Seele. In Römer 8, 26 heißt es: Der Geist hilft uns in unserer Schwachheit. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Das bedeutet, dass er da ist, selbst wenn uns die Worte fehlen, dass er zuhört und für uns eintritt. Manchmal reicht ein einfaches »Komm, Heiliger Geist«, um seine sanfte Gegenwart anzuziehen. Ein weiterer Aspekt, der den Heiligen Geist erfreut, ist unser Vertrauen in Gottes Zeitplan. Warten fällt uns oft schwer, nicht wahr? Doch wenn wir sagen, ich vertraue dem Herrn, auch wenn ich nicht sehe, zeigen wir einen Glauben, der Gott gefällt. Hebräer 11,6 erinnert uns daran. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Der Heilige Geist wirkt mächtig im Leben derer, die sich entscheiden zu vertrauen, selbst wenn die Umstände dagegen sprechen. Außerdem liebt es der Heilige Geist, wenn wir Worte des Friedens aussprechen. In einer Welt voller Unsicherheiten und Chaos sind wir berufen, Träger des göttlichen Friedens zu sein. Philipper 4,7 sagt: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir diesen Frieden über unser Leben und das Leben anderer aussprechen, erlauben wir dem Heiligen Geist durch uns zu wirken, um Heilung und Wiederherstellung zu bringen. Oft sind wir schnell im Klagen und langsam in der Anbetung. Doch der Heilige Geist ist betrübt, wenn wir uns mehr beschweren als danken. Der Psalmist lehrt uns in Psalm 103,2 eine kraftvolle Wahrheit. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn wir uns entscheiden, Gott in jeder Situation zu loben, öffnen wir Raum für das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Es ist etwas Außergewöhnliches, wenn wir sagen, Herr, gebrauche mich als dein Werkzeug. Der Heilige Geist liebt es, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, um Gottes Berufung zu erfüllen. In Apostelgeschichte 1,8 sagte Jesus: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn wir uns ihm hingeben, werden wir zu Kanälen seiner Kraft, berühren Leben und offenbaren. Sein Reich auf Erden. Schließlich liebt es der Heilige Geist, wenn wir uns für ein Leben in Heiligkeit entscheiden. In einer Welt, die uns von der Wahrheit abbringen will, sehnt er sich danach, dass wir ein echtes Bekenntnis ablegen, für Gott zu leben. 1. Petrus 1,16 erinnert uns: Seid heilig, denn ich bin heilig. Es geht nicht um Perfektion, sondern um ein Herz, das bereit ist, Gott über alles zu suchen. Er wartet darauf, diese Worte von uns zu hören. Nicht, weil er sie braucht, sondern weil er eine tiefe Beziehung mit uns wünscht. Wenn wir ehrlich mit ihm sprechen, wird unser Leben nie mehr dasselbe sein. Der Heilige Geist möchte uns in ein echtes Leben der Gemeinschaft mit Gott führen. Doch oft sind wir so beschäftigt mit unseren alltäglichen Sorgen, dass wir vergessen, diese Nähe zu pflegen. Er sehnt sich nach Momenten der Stille, in denen unsere Seele ruhig wird, um seine sanfte Stimme zu hören. In 1. Könige 19,12 lernen wir, dass Gott nicht im starken Wind war, nicht im Erdbeben und nicht im Feuer, sondern in einem sanften, leisen Flüstern. Gerade in dieser Stille eines hingegebenen Herzens offenbart sich der Heilige Geist auf tiefste Weise. Eine der kraftvollsten Möglichkeiten, uns mit ihm zu verbinden, ist das aufrichtige Gebet. Es muss nicht lang oder voller kunstvoller Worte sein, sondern ein echtes Gespräch. Der Heilige Geist liebt es, wenn wir mit ihm wie mit einem engen Freund sprechen, unsere Ängste, Träume und Sehnsüchte teilen. Jesus lehrte uns in Matthäus 6,6: Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließe die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Dieses Gebet der Intimität bringt Veränderung. Außerdem freut sich der Heilige Geist, wenn wir Gottes Treue verherrlichen. Wenn wir aussprechen: Herr, ich weiß, dass du treu bist, auch wenn ich es nicht verstehe, wird unser Glaube gestärkt. Abraham wurde ein Freund Gottes genannt, weil er ohne zu zweifeln auf seine Verheißungen vertraute. Römer 4,20-21. Wenn wir uns entscheiden zu glauben, trotz der Umstände, erfüllt uns der Heilige Geist mit einem Frieden, der über das menschliche Verständnis hinausgeht. Demut zieht ebenfalls die Gegenwart des Heiligen Geistes an. Er wirkt dort, wo Herzen gebrochen sind und ihre völlige Abhängigkeit von Gott anerkennen. Der Herr widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Jakobus 4,6. Zu sagen: Heiliger Geist, lehre mich, nach dem Willen des Vaters zu leben, ist eine Einladung, dass er uns formt und in das Bild Christi verwandelt. Ein weiterer, wesentlicher Aspekt, um erfüllt vom Geist zu leben, ist ein lernbereites Herz. Oft wollen wir, dass Gott spricht, aber wir sind nicht bereit zuzuhören. Sprüche 3,7 warnt uns: Sei nicht weise in deinen eigenen Augen, fürchte den Herrn und meide das Böse. Wenn wir sagen: Herr, sprich, denn dein Diener hört, 1. Samuel 3,10, öffnen wir dem Heiligen Geist die Tür, uns zu lehren und uns auf den richtigen Weg zu führen. Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist bringt Frucht in unser Leben. Es reicht nicht aus, seine Stimme zu hören. Wir müssen auch nach seiner Führung handeln. Jesus sagte in Johannes 14,15: Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Wenn wir seinen Impulsen folgen, erleben wir eine tiefere Gemeinschaft und ein größeres Ziel. Der Heilige Geist freut sich, wenn wir sagen: Herr, hier bin ich, sende mich, wohin du willst. Darüber hinaus möchte er Worte hören, die Vertrauen in Gottes Liebe ausdrücken. Viele Menschen tragen Schuld und Verdammnis mit sich herum, doch Römer 8,1 versichert uns: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn wir aussprechen: Vater, ich empfange deine Liebe, ihr umhüllt uns der Heilige Geist mit seiner Gnade und erinnert uns an unsere Identität als Kinder Gottes. Wir sollten auch lernen, Worte der Hingabe zu sprechen. Der Heilige Geist liebt es, wenn wir sagen: Herr, ich lasse alles hinter mir, was mich von dir trennt. Diese Entscheidung, die Sünde und die Begierden des Fleisches abzulegen, ermöglicht es uns, in Heiligkeit zu leben. Galater 5,16 lehrt uns: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Ein Leben im Geist führt uns in eine Freiheit, die die Welt nicht bieten kann. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Dankbarkeit. Der Heilige Geist liebt dankbare Herzen, die Gottes Güte in allen Dingen erkennen. 1. Thessalonicher 5,18 lehrt uns: Sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wenn wir ein dankbares Herz kultivieren, öffnen wir Raum für das übernatürliche Wirken Gottes in unserem Leben. Der Heilige Geist liebt es auch, wenn wir unseren Durst nach mehr von ihm bekennen. Psalm 42,2 drückt diese Wahrheit aus: Wie ein Hirsch nach Wasser dürstet, so dürstet meine Seele nach dir, o Gott. Wenn wir rufen, Heiliger Geist, erfülle mich mehr und mehr, umhüllt er uns mit seiner Gegenwart, bringt Erneuerung und gibt uns Kraft, weiterzugehen. Er möchte uns zu lebendigen Zeugen von Gottes Kraft machen. Jesus sagte in Apostelgeschichte 1,8, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, um Licht in dieser Welt zu sein, wirkt er durch uns, berührt Leben und verändert Realitäten. Die tägliche Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sollte nicht etwas Gelegentliches sein, sondern eine Lebensweise. Er möchte Worte von uns hören, die wahre Hingabe und unerschütterliche Treue widerspiegeln. Wenn wir sagen, Heiliger Geist, ich entscheide mich, jeden Tag mit dir zu gehen, öffnen wir die Tür für eine Reise von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er möchte uns in eine tiefere Beziehung mit Gott führen, aber das erfordert eine Haltung der Hingabe. Oft suchen wir nach Antworten, Führung und Wundern, vergessen aber das Wesentliche, die Kontrolle abzugeben. Er liebt es, wenn wir sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das war das Gebet Jesu in Gethsemane, Lukas 20,42. Wenn wir uns auf diese Weise hingeben, schaffen wir Raum für den Heiligen Geist, über alles hinaus zu wirken, was wir uns vorstellen können. Diese Hingabe beinhaltet auch Vertrauen. Dem Heiligen Geist zu vertrauen bedeutet, daran zu glauben, dass er die Kontrolle hat, selbst wenn alles unklar erscheint. Sprüche 16,9 erinnert uns, des Menschen Herz plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Anstatt zu versuchen, alles mit unserer begrenzten Logik zu verstehen, sollten wir einfach erklären, Herr, ich vertraue darauf, dass du mich führst, auch wenn ich es nicht sehe. Diese Art von Glauben berührt das Herz des Heiligen Geistes. Ein weiterer Aspekt, der ihn tief erfreut, ist unser Hunger nach mehr von seiner Gegenwart. Er freut sich, wenn wir ihn nicht nur aus Not heraus suchen, sondern weil wir ihn lieben. Jeremia 29,13 sagt, Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Es gibt eine Ebene der Intimität, die denen vorbehalten ist, die diese Suche zu ihrer Priorität machen. Wenn wir sagen, Heiliger Geist, ich will mehr von dir, kommt er näher und erfüllt uns mit seiner Herrlichkeit. Außerdem wünscht sich der Heilige Geist, dass wir ihn mit spontaner Anbetung ehren. Gott zu loben, ohne etwas dafür zu erwarten, ist ein Zeichen geistlicher Reife. Viele preisen ihn nur, wenn alles gut läuft, aber der wahre Anbeter lobt in jeder Situation. Paulus und Silas waren gefangen, ihre Füße in Ketten, doch statt sich zu beschweren, begannen sie, Loblieder zu singen. Und der Heilige Geist bewegte die Grundmauern des Gefängnisses. Apostelgeschichte 16,25-26. Wenn wir sagen, Herr, du bist würdig, unabhängig davon, was ich durchmache, dann öffnet sich der Himmel über uns. Der Heilige Geist möchte auch, dass wir Worte des Sieges aussprechen, noch bevor wir die Erfüllung der Verheißung sehen. Glaube hängt nicht von dem ab, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen, sondern von dem, was wir in unserem Geist glauben. In Römer 4,17 steht geschrieben, dass Gott das Nichtseiende ruft, als wäre es da. Wenn wir erklären, Herr, im Glauben sehe ich meine Antwort bereits, dann wirkt der Heilige Geist, denn er handelt dort, wo Überzeugung ist. Er freut sich auch, wenn wir erkennen, dass seine Gegenwart unser größter Schatz ist. Mose verstand das, als er zum Herrn sagte, wenn deine Gegenwart nicht mit uns geht, dann lass uns nicht von hier wegziehen. 2. Mose 33,15. Der Heilige Geist ist kein gelegentlicher Besucher in unserem Leben. Er möchte unser ständiger Begleiter sein. Wenn wir sagen, Heiliger Geist, ich will keinen Schritt ohne dich tun, zeigen wir, dass wir seine Gegenwart über alles schätzen. Es gibt noch etwas, das der Heilige Geist besonders liebt, Worte der Vergebung. Oft tragen wir Verletzungen mit uns herum, die uns daran hindern, weiterzugehen, doch er möchte, dass wir frei sind. Jesus lehrte uns in Matthäus 6,14, Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn wir sagen, Herr, ich entscheide mich zu vergeben, erneuert uns der Heilige Geist und hilft uns, die Vergangenheit loszulassen. Ebenso ist der Verzicht auf Angst entscheidend. Der Heilige Geist ist die Quelle unseres Mutes und er möchte, dass wir Worte des Glaubens statt Worte der Furcht aussprechen. Zweitens, Timotheus 1,7 versichert uns, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wenn wir erklären, ich fürchte mich nicht, denn der Herr ist mit mir, geben wir dem Heiligen ein Geist Raum, uns zu stärken und mit Kühnheit zu erfüllen. Darüber hinaus freut er sich, wenn wir Worte aussprechen, die unsere Identität in Christus stärken. Viele Menschen leben gefangen in Gefühlen der Minderwertigkeit, doch Gott nennt uns seine geliebten Kinder. Römer 8,15 erinnert uns. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. Wenn wir sagen, ich bin ein Kind Gottes und nichts kann mich von seiner Liebe trennen, bestätigt der Heilige Geist diese Wahrheit tief in unserem Herzen. Der Heilige Geist möchte, dass wir lernen, Worte des Zwecks auszusprechen. Jeder von uns wurde mit einer spezifischen Bestimmung geschaffen und er befähigt uns, sie zu erfüllen. In Jeremia 1,5 sagt Gott, ehe ich dich im Mutterleib bildete, kannte ich dich, und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Wenn wir sagen, Herr, gebrauche mich, um deine Pläne zu erfüllen, ihn richten wir uns nach dem aus, was er bereits für uns vorbereitet hat. Schließlich liebt es der Heilige Geist, wenn wir uns entscheiden, auf Gottes Souveränität zu vertrauen. Auch wenn wir die Wege, auf denen er uns führt, nicht verstehen, können wir in der Gewissheit ruhen, dass er treu ist. Jesaja 55,9 erinnert uns daran. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege. Wenn wir erklären, Herr, ich akzeptiere deine Pläne, auch wenn ich sie nicht vollständig verstehe, öffnen wir Raum dafür, dass er uns mit seiner Güte überraschen kann. Der Heilige Geist freut sich über Worte, die Hingabe, Glauben und Liebe ausdrücken. Je mehr wir auf diese Weise mit ihm verbunden sind, desto tiefer wird unser Geistlicher. Weg. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist ein unschätzbares Geschenk, eine göttliche Verbindung, die uns mit Gottes Herz vereint. Er ist keine ferne Kraft, sondern ein naher Freund, derjenige, der uns tröstet, führt und stärkt. Wenn sich ein Herz ihm öffnet, gibt es eine Antwort vom Himmel. Jedes aufrichtige Wort, das im Glauben gesprochen wird, hallt vor Gottes Thron wider und bewegt die geistliche Welt zu unseren Gunsten. Es gibt Momente, in denen Worte versagen, wenn das Gewicht des Lebens uns verstummen lässt. Doch selbst in der Stille versteht er jedes Seufzen. Römer 8,26 lehrt uns, dass der Geist selbst für uns eintritt, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, mit unaussprechlichen Seufzern. Es braucht keine ausgefeilte Rede, nur ein Herz, das bereit ist, sich mit ihm zu verbinden. Ein einfaches »Herr, ich brauche dich« reicht aus, damit er sich mit Kraft offenbart. Die Anerkennung unserer völligen Abhängigkeit von Gott öffnet Türen in der geistlichen Welt. Wenn wir erkennen, dass wir ohne ihn nichts tun können, empfangen wir die Fülle seiner Gnade. Jesus erklärte dies in Johannes 15,5. »Denn ohne mich könnt ihr nichts tun.« Sich seinem Willen zu unterwerfen bedeutet nicht Verlust, sondern Gewinn. Ein höherer Zweck, ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Nichts berührt das Herz des Herrn mehr als echte Anbetung. Anbetung bedeutet nicht nur zu singen, sondern so zu leben, dass Gottes Herrlichkeit in jeder Handlung und jedem Wort wiedergespiegelt wird. Psalm 22,4 offenbart ein kraftvolles Geheimnis: Du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Wo wahre Anbetung ist, dort manifestiert sich Gottes Gegenwart. Worte des Vertrauens setzen das Übernatürliche in Bewegung. Wer den Glauben ausspricht, bevor er das Wunder sieht, lebt bereits auf einer geistlichen Ebene, die Gott gefällt. Hebräer 11, 1 definiert den Glauben als eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Anstatt zu klagen, ist es Zeit zu erklären. Ich glaube an das, was Gott bereits tut, auch wenn meine Augen es noch nicht sehen. Die Anerkennung der göttlichen Liebe verwandelt Herzen. Viele Menschen tragen die Last ihrer Vergangenheit mit sich, ohne zu erkennen, dass das Kreuz bereits alles bezahlt hat. In Römer 8,1 heißt es: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die Worte: Ich bin geliebt, ich bin vergeben, ich bin frei, brechen unsichtbare Ketten und öffnen eine neue geistliche Dimension für diejenigen, die glauben. Völlige Hingabe bringt eine außergewöhnliche Bewegung Gottes hervor. Wer sagt, Herr, hier bin ich, wird zu einem Werkzeug in den Händen des Schöpfers. Jesaja erlebte dies, als er die Stimme Gottes hörte. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und antwortete, hier bin ich, sende mich. Jesaja 6,8. Gottes Ruf ist nicht nur für wenige Auserwählte, sondern für jedes Herz, das bereit ist zu gehorchen. Sich für ein Leben in Heiligkeit zu entscheiden, ist ein Zeugnis der Liebe zu Gott. In einer Welt, die Werte relativiert, treu zum Wort Gottes, zu stehen, ist ein Akt geistlichen Mutes. Erstens, Petrus 1,16 bringt diesen Ruf klar zum Ausdruck. Seid heilig, denn ich bin heilig. Heiligkeit bedeutet nicht Perfektion, sondern ein aufrichtiges Verlangen, den Vater in allem zu erfreuen. Worte der Dankbarkeit setzen Segen im Leben dessen frei, der sie ausspricht. Viele konzentrieren sich auf das, was ihnen fehlt und vergessen, für das zu danken, was sie bereits empfangen haben. Philipper 4,6 offenbart ein geistliches Geheimnis. Lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor, Gott kund werden. Bevor wir um mehr bitten, sollten wir das anerkennen, was uns bereits gegeben wurde. Vergebung öffnet Wege im geistlichen Bereich. Wer vergibt, empfängt innere Heilung und einen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Jesus lehrte, dass wir nicht vergeben werden, wenn wir selbst nicht vergeben. Matthäus 6,14, 15. Es ist keine Frage des Gefühls, sondern eine Entscheidung. Wenn ein Herz sagt, ich entscheide mich zu vergeben, weil ich selbst vergeben wurde, verschwindet die Last des Grolls und geistliche Freiheit wird erfahrbar. Worte des Mutes stärken die Seele. Angesichts von Unsicherheiten bringt das Verkünden der Wahrheit Gottes Kraft und Richtung. Josua 1,9 gibt uns eine klare Ermutigung. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, fürchte dich nicht und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Statt Angst ist es Zeit zu erklären. Ich bin nicht allein, der Herr hält mich fest. Die Suche nach Gottes Gegenwart muss kontinuierlich sein. Es reicht nicht aus, nur gelegentliche Momente der Gemeinschaft zu haben. Unser Leben sollte vom Geist geleitet sein. Jeremia 33,3 enthält eine mächtige Verheißung. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge kundtun, die du nicht weißt. Wer diese Suche zur Priorität macht, erlebt tiefe Offenbarungen und klare Führung. Der Ruf, Licht zu sein, kann nicht ignoriert werden. Gott befähigt diejenigen, die bereit sind, Leben mit seiner Liebe zu berühren. Matthäus 5,14 erklärt: Ihr seid das Licht der Welt. Jedes Wort, jede Handlung und jede Entscheidung spiegelt wider, wem wir wirklich gehören. Wenn jemand sagt, Herr, gebrauche mich, um Licht zu sein, beginnt eine neue Reise. Nichts kann die tägliche Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ersetzen. Er ist die Quelle der Weisheit, des Trostes und der Kraft. Wer mit ihm geht, sieht das Unmögliche Wirklichkeit werden, erlebt veränderte Lebensgeschichten und findet Erfüllung für jede Leere der Seele. Wer diese Beziehung zur Priorität macht, wird nie wieder derselbe sein. Die Gegenwart Gottes verändert alles um uns herum. Wenn sich ein Herz aufrichtig ihm zuwendet, geschieht etwas Mächtiges. Die Lasten werden leichter, Unsicherheiten verlieren an Kraft und der Frieden, der alles Verstehen übersteigt, erfüllt die Seele. Philipper 4,7 versichert uns, dass dieser Friede unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus bewahren wird. Egal welches Chaos die Welt zu bringen versucht, in Gottes Gegenwart gibt es einen sicheren Ort. Die Beziehung zu Gott sollte nicht sporadisch sein, sondern eine tägliche Verpflichtung. Viele suchen den Heiligen Geist nur in Zeiten der Not, doch er möchte mit uns in jedem Schritt des Lebens gehen. In Johannes 14,16 versprach Jesus: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Diese Verheißung erinnert uns daran, dass wir niemals allein sind. Jedes ausgesprochene Wort des Glaubens öffnet Türen in der geistlichen Welt. Die Bibel lehrt uns, dass Tod und Leben in der Macht der Zunge liegen. Sprüche 18,21. Viele Menschen leben in Gefangenschaft negativer Worte, die sie jahrelang über sich selbst ausgesprochen haben. Doch das kann verändert werden. Wenn wir beginnen, die Wahrheit Gottes zu proklamieren: Ich bin mehr als ein Überwinder. Der Herr ist meine Stärke. Nichts kann mich von der Liebe Christi trennen. Dann sehen wir, wie übernatürliche Veränderungen geschehen. Nichts stärkt uns mehr als die Gewissheit von Gottes Liebe. In Römer 8, 38, 39 erklärt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte uns von dieser Liebe trennen können. Oft versucht der Feind, Zweifel in unser Herz zu sehen und uns unwürdig oder vergessen fühlen zu lassen. Doch die Wahrheit ist, wir sind zutiefst vom Vater geliebt. Diese Wahrheit täglich zu bekräftigen, stärkt unseren Glauben und zieht uns noch näher zu ihm. Echter Glaube zeigt sich, bevor die Antwort kommt. Abraham wurde der Vater des Glaubens genannt, weil er Gottes Verheißung glaubte, bevor er deren Erfüllung sah. Hebräer 11,6 lehrt uns: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn wir erklären: Herr, ich glaube, auch wenn ich es noch nicht sehe, machen wir einen Schritt in Richtung des Übernatürlichen. Diese Haltung bewegt den Himmel und setzt Wunder frei. Ein Leben im Geist schenkt Unterscheidungsvermögen, um Herausforderungen zu begegnen. Oft treffen wir Entscheidungen basierend auf Emotionen oder äußeren Umständen. Doch Sprüche 3,56 rät uns, auf den Herrn zu vertrauen und uns nicht auf unseren eigenen Verstand zu stützen. Wenn wir innehalten, um auf Gottes Stimme zu hören, bevor wir handeln, vermeiden wir viele Fehler und erhalten klare Führung für jeden Schritt. Aufrichtige Anbetung zieht den Himmel auf die Erde. Als Paulus und Silas im Gefängnis waren, hätten sie klagen können, doch sie entschieden sich, Gott zu loben. Das Ergebnis? Die Ketten brachen, die Türen öffneten sich und Leben wurden verändert. Apostelgeschichte 16, 25, 26. Anbetung führt uns auf eine tiefere Ebene der Gemeinschaft mit dem Vater, unabhängig von den Umständen. Gehorsam gegenüber Gottes Willen setzt unvorstellbare Segnungen frei. Oft widerstreben wir der göttlichen Berufung aus Angst vor dem Unbekannten. Doch wahrer Frieden wird nur im Gehorsam gefunden. In Lukas 5,5 zögerte Petrus, die Netze erneut auszuwerfen, nachdem er die ganze Nacht ohne Erfolg gefischt hatte. Doch als er gehorchte, erlebte er ein außergewöhnliches Wunder. Gott ehrt diejenigen, die sich entscheiden, zu vertrauen und zu gehorchen. Dankbarkeit verändert unsere Perspektive. Wenn wir beginnen, das Leben mit einem dankbaren Herzen zu sehen, verlieren Schwierigkeiten an Kraft und Wunder werden sichtbarer. Erst Thessalonicher 5,18 lehrt uns: Sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Egal in welcher Situation, es gibt immer etwas, wofür wir den Herrn loben können. Vergebung ist ein mächtiger Schlüssel zur geistlichen Freiheit. Groll hält uns gefangen, doch Vergebung befreit uns. Jesus lehrte, dass wir nicht nur 7-mal vergeben sollen, sondern 77-mal. Matthäus 18,10, 22. Es geht nicht darum, den Schmerz zu ignorieren, sondern darum, die Gerechtigkeit in Gottes Hände zu legen und ihm zu erlauben, unsere Wunden zu heilen. Der Mut, voranzugehen, kommt aus dem Vertrauen in Gott. Mose fühlte sich unfähig, als er berufen wurde, das Volk Israel zu befreien, doch der Herr sagte zu ihm: Ich werde mit dir sein. 2. Mose 3,12. Diese gleiche Verheißung gilt auch für uns heute. Egal welche Herausforderung vor uns liegt, Gottes Gegenwart ist genug, um uns zum Sieg zu führen. Die Suche nach Gottes Gegenwart sollte beständig sein. Jeremia 29,13 sagt: Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Das ist nicht nur eine Verheißung, sondern eine Einladung zu einer tieferen Beziehung mit dem Vater. Wenn wir uns entscheiden, diese Suche zur Priorität zu machen, wird unser Leben nie wieder dasselbe sein. Jeder von uns hat eine besondere Berufung. In Epheser 2,10 heißt es, dass wir Gottes Werk sind, geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat. Oft fühlen wir uns zu unbedeutend, um Gottes Plan zu erfüllen. Doch die Wahrheit ist, wir sind erwählt und befähigt, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Nichts kann die tägliche Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ersetzen. Er leitet uns, lehrt uns, stärkt uns und tröstet uns. Je mehr Zeit wir in seiner Gegenwart verbringen, desto mehr werden wir Christus ähnlich. Das Leben im Geist ist nicht nur ein theologisches Konzept, sondern eine Realität, die für alle verfügbar ist, die ein verändertes Leben führen möchten. Die Intimität mit Gott verändert unser Leben vollständig. Wer lernt, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu wandeln, erfährt einen Frieden, der nicht von den Umständen abhängt, und eine Kraft, die nicht aus sich selbst kommt. In Jesaja 40,31 steht geschrieben: Die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das Leben derer, die auf den Herrn vertrauen, ist nicht von Verzweiflung geprägt, sondern von der Gewissheit, dass er die Kontrolle hat. Gottes Stimme ist deutlich für diejenigen, die sich entscheiden, auf sie zu hören. Oft suchen wir nach schnellen Antworten und fühlen uns frustriert, wenn wir sie nicht sofort finden. Doch der Herr lehrt uns, dass er in der Stille spricht. Elia erwartete, Gott im starken Wind, im Erdbeben oder im Feuer zu hören. Aber der Herr sprach in einem sanften, leisen Flüstern. 1. Könige 19,12. Wenn wir zur Ruhe kommen und Raum für seine Gegenwart schaffen, offenbart er uns seine Pläne. Glaube geht über Emotionen hinaus. Er hängt nicht von dem ab, was wir fühlen, sondern von dem, was wir über Gott wissen. Hiob erklärte trotz seines Leids: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob 19,25. Die Überzeugung von Gottes Treue trägt uns durch jede Unsicherheit. Wenn wir lernen, ihm unabhängig von den Umständen zu vertrauen, wächst unser Glaube und führt uns in eine tiefere Beziehung mit dem Vater. Die Freude am Herrn ist eine mächtige Kraft. In Nehemia 8,10 heißt es: Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Diese Freude ist nicht an glückliche Momente gebunden, sondern an eine tiefe Gewissheit, dass Gott mit uns ist. Selbst in schwierigen Zeiten verlieren diejenigen, die vom Geist erfüllt sind, nicht die Hoffnung, denn sie wissen, dass ihre Freude in etwas Ewiges und nicht Vergängliches gegründet ist. Der christliche Weg erfordert Ausdauer. Viele geben unterwegs auf, weil sie sofortige Ergebnisse erwarten, aber die Bibel lehrt uns, standhaft zu bleiben. In Galater 6,9 finden wir eine Verheißung: Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Gottes Zeit ist vollkommen, und wer im Glauben weitergeht, wird zur rechten Zeit die Ernte sehen. Nichts kann ein Herz ersetzen, das Gott aufrichtig sucht. Schöne Worte oder leere Rituale beeindrucken den Herrn nicht. Was er sucht, ist ein hingegebenes Herz. In Jeremia 17,10 sagt Gott: Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Wer sich ihm in Wahrheit nähert, erlebt tiefgehende Veränderung. Gottes Pläne übertreffen immer unsere Erwartungen. Oft wünschen wir uns schnelle Lösungen, aber der Herr hat etwas viel Größeres vorbereitet. Epheser 3,20 erinnert uns daran, dass er weit mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Ihm zu vertrauen bedeutet, die Eile loszulassen und in der Gewissheit zu ruhen, dass er bereits am Werk ist. Lobpreis öffnet Türen, die menschliche Anstrengung niemals öffnen könnte. Als Paulus und Silas im Gefängnis waren, klagten sie nicht, sondern begannen, Gott zu preisen. Und die Ketten zerbrachen. Apostelgeschichte 16, 25 und 26. Anbetung. Inmitten von Schwierigkeiten ist ein Akt des Glaubens, der eine übernatürliche Bewegung auslöst. Wenn wir uns entscheiden, Gott über unsere Umstände zu erheben, erleben wir Befreiung und Erneuerung. Der Weg mit Christus ist ein fortwährender Prozess. Es geht nicht darum, Perfektion zu erreichen, sondern auf dem richtigen Pfad zu bleiben. Philipper 1,6 versichert uns: Ich bin davon überzeugt, dass der, der in euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Gott gibt uns nicht auf, und jeder Tag ist eine neue Gelegenheit, in Gnade und Erkenntnis zu wachsen. Die Ehrfurcht vor dem Herrn hält uns auf dem richtigen Weg. Diese Ehrfurcht ist keine Angst, sondern tiefen Respekt und das Verlangen, ihm zu gefallen. Sprüche 9,10 sagt: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Wer nach dieser Wahrheit lebt, trifft weisere Entscheidungen und vermeidet Fallen, die ihn von Gottes Gegenwart abbringen könnten. Mitgefühl spiegelt den Charakter Christi. In uns wieder. Jesus wurde von Mitgefühl bewegt und lehrte uns, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Markus 12,31. Schon kleine Taten der Freundlichkeit können Leben verändern. Und wenn wir uns bereitwillig als Werkzeuge der Liebe einsetzen, gebraucht Gott uns auf unerwartete Weise. Gehorsam führt uns an Orte, die menschliche Kraft niemals erreichen könnte. Als Petrus auf Jesu Wort hin die Netze auswarf, erlebte er einen wundersamen Fischfang. Lukas 5,5,6. Wir müssen nicht alles verstehen, um zu gehorchen. Es genügt, darauf zu vertrauen, dass der Herr weiß, was das Beste für uns ist. Glaube lässt uns über die sichtbare Realität hinausblicken, während viele von äußeren Umständen erschüttert werden, sehen diejenigen, die Gott vertrauen, weiter. 2. Korinther 5,7 erinnert uns: Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Die natürliche Welt mag eine Sache sagen, doch Gottes Verheißungen werden immer bestehen. Gottes Liebe trägt uns in jeder Situation. Selbst wenn wir scheitern, liebt er uns weiterhin und ruft uns zu sich. Römer 5,8 erklärt: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es gibt nichts, was wir tun könnten. Damit Gott uns mehr oder weniger liebt, seine Liebe bleibt unverändert. Diejenigen, die in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben, erfahren ein Leben voller Gnade und Kraft. Es geht nicht um Religion, sondern um eine echte Beziehung, in der jeder Tag eine Gelegenheit ist, zu wachsen und den Herrn besser kennenzulernen. Wenn wir diese Verbindung zur Priorität machen, erkennen wir, dass nichts in dieser Welt mit der Herrlichkeit vergleichbar ist, an Gottes Seite zu gehen. Der Heilige Geist ruft uns zu einem Leben tiefer Gemeinschaft mit Gott, in dem jeder Tag eine Gelegenheit ist, im Glauben und Gehorsam zu wachsen. Diese Beziehung beruht nicht auf vergänglichen Gefühlen, sondern auf der Gewissheit, dass er in jedem Detail unseres Lebens gegenwärtig ist. In Johannes 14,26 sagte Jesus: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Je näher wir ihm kommen, desto besser lernen wir, seine Stimme zu hören und nach seinem Willen zu leben. Das christliche Leben beschränkt sich nicht auf Gottesdienste oder religiöse Rituale. Es ist ein fortwährender Prozess der Veränderung. Römer 12,2 ermahnt uns: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Diese Erneuerung geschieht, wenn wir Gott erlauben, unser Denken, Handeln und unsere Sicht auf die Welt zu verändern. Wahre Freiheit findet sich nur in Gottes Gegenwart. Viele suchen Erfüllung in vergänglichen Dingen, doch nur der Herr kann die Leere der Seele füllen. Jesus erklärte in Johannes 8,36: Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Diese Freiheit bedeutet nicht das Fehlen von Herausforderungen, sondern die Gewissheit, dass keine Situation uns binden kann, wenn wir unter der Gnade Gottes leben. Gebet ist der Schlüssel, der Türen in der geistlichen Welt öffnet. Es geht nicht um das bloße Wiederholen von Worten, sondern um einen aufrichtigen Dialog mit dem Vater. Jakobus 5,16 lehrt uns, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wenn wir uns mit Demut und Glauben vor Gott stellen, antwortet er und wirkt in unserem Leben. Gottes Gegenwart bringt Klarheit inmitten der Verwirrung. Oft stehen wir an Punkten, an denen wir nicht wissen, welchen Weg wir einschlagen sollen, doch der Herr verspricht, unsere Schritte zu lenken. In Psalm 32,8 sagt er, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Es gibt keine Entscheidung, die zu schwer wäre, wenn wir auf seine Führung vertrauen. Die Hoffnung auf Gott trägt uns durch schwierige Zeiten. Wenn alles gegen uns zu sein scheint, können wir uns an seine Verheißungen klammern. Klagelieder 3,21-23 erinnert uns. Dies nehme ich zu Herzen, darum habe ich Hoffnung. Die Gnadenerweise des Herrn nehmen kein Ende. Ja, sein Erbarmen hört nie auf. Neu sind sie jeden Morgen. Wer auf den Herrn wartet, wird niemals enttäuscht. Das christliche Leben ist eine Reise des Glaubens, nicht der Perfektion. Gott beruft uns nicht, weil wir fähig sind, sondern weil er uns befähigen will. 2. Korinther 12,9 offenbart eine kraftvolle Wahrheit. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Wenn wir unsere Begrenzungen anerkennen und auf Gottes Stärke vertrauen, erfahren wir seine Gnade auf eine außergewöhnliche Weise. Jede Herausforderung, der wir begegnen, kann zu einem Zeugnis des Glaubens werden. Josef wurde als Sklave verkauft, zu Unrecht verurteilt und im Gefängnis vergessen. Doch er blieb Gott treu. Zur rechten Zeit erhöhte ihn der Herr und setzte ihn als Herrscher über Ägypten ein, 1. Mose 41,48. Prüfungen sind nie das Ende der Geschichte für diejenigen, die auf den Herrn vertrauen. Sie sind nur ein Weg zu etwas Größerem. Dankbarkeit öffnet Türen, die Klagen verschließen. Anstatt uns auf das zu konzentrieren, was uns fehlt, sollten wir uns an all das erinnern, was Gott bereits getan hat. 1. Chronik 16,34 lehrt uns, dankt dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Dankbarkeit verändert unsere Perspektive und hilft uns, Gottes Güte in jedem Detail zu erkennen. Diejenigen, die sich entscheiden, mit Gott zu gehen, sind niemals allein. In 5. Mose 31,8 versichert uns der Herr, der Herr aber, er ist es, der vor dir hergeht. Er wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Diese Verheißung gibt uns Kraft und erinnert uns daran, dass seine Gegenwart uns in jeder Situation trägt. Die Zeit, die wir mit Gott verbringen, ist niemals verloren. In die Gemeinschaft mit ihm zu investieren bedeutet, das Herz darauf vorzubereiten, alles zu empfangen, was er für uns bereithält. In Jeremia 33,3 gibt es eine besondere Einladung. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge kundtun, die du nicht weißt. Je mehr wir ihn suchen, desto mehr offenbart er sich uns. Unsere Berufung ist es, Licht in einer dunklen Welt zu sein. Matthäus 5,16 fordert uns heraus, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jede Tat der Liebe, jedes Wort der Hoffnung und jede Geste der Freundlichkeit weist auf Christus hin. Gottes Treue versagt nie. Er ist kein Mensch, der lügen könnte, und kein Menschensohn, der bereut, 4. Mose 23,19. Wenn er etwas versprochen hat, wird er es erfüllen. Selbst wenn alles dagegen spricht, sollten wir uns daran erinnern, dass Gott im Verborgenen wirkt und etwas Größeres vorbereitet, als wir es uns vorstellen können. Nichts auf dieser Welt kann mit dem Vorrecht verglichen werden, mit Gott zu wandeln. Seine Gegenwart verwandelt uns, erneuert uns und befähigt uns, unsere Bestimmung zu erfüllen. Diejenigen, die sich ihm vollkommen hingeben, entdecken, dass die größte Freude des Lebens nicht in den empfangenen Segnungen liegt, sondern in der Gemeinschaft mit ihm, der die Quelle allen Lebens ist. Gott ruft uns dazu auf, ein Leben jenseits des Natürlichen zu führen. Ein Leben, in dem der Glaube uns leitet, die Hoffnung uns stärkt und die Liebe uns bewegt. Diejenigen, die sich entscheiden, diesem Ruf zu folgen, erleben eine tiefere Intimität mit Gott und werden zu lebendigen Zeugen seiner Kraft.